Die Nachrichten aus Chile während der Regierung der Unidad Popular erhielt ich durch unseren Generalkonsul in Zürich, der mein Sekretär und Mitarbeiter in Belgrad während meiner Zeit als Botschafter in Jugoslawien war. Er war verzweifelt, weil seine Lage in der Schweiz ziemlich absurd war. Alle Verbindungen Chiles zu dem helvetischen Land wickelten sich über die Handelsdelegation von Kuba ab, ohne ihn auch nur im geringsten zu berücksichtigen. Er wollte zurücktreten. Ich beruhigte ihn damit, dass diese Situation nicht lange anhalten könnte. Chile war keine Nation, die von solch exotischen Leuten regiert werden konnte, so waren Südpolare. Es war dieser Konsul, der mir die Nachricht von dem Militärputsch in Chile und vom Ende Allendes überbrachte. Mit dem ersten Flugzeug der nationalen Linie, noch hatten wir die LAN Chile, heute durch die nationale Militärregierung zerstört, das in Madrid zwischenlandete, flog ich nach Chile und kam 15 Tage nach dem Militärputsch dort an. Tag und Nacht hörte man Schüsse auf den Straßen und das Gebell von Maschinengewehren. Die Hubschrauber überflogen die Gebäude. Später werde ich versuchen, diese einzigartige Atmosphäre zu beschreiben, die unser Land jemals erfahren hat. Ich verhielt mich in meiner Heimat wie gewohnt, frei und mit der natürlichen Gelassenheit, die den Chilenen so eigen ist. Doch sehr bald merkte ich, dass ich wie ein fremdes Wesen auffiel, ein rara avis, ein seltsamer Vogel. Im Zeitraum von einem Tage und einer Nacht hatte sich etwas in Chile im Wesen seiner Bewohner verändert. Allem Anschein nach hatte ich hier im Augenblick nichts zu suchen, vielleicht sogar für immer. Ich wollte aber helfen und ging deshalb in das Außenministerium, dem ich mehr als 20 Jahre angehört hatte. Der Minister war ein Admiral. Er hörte mir aufmerksam zu und wünschte, dass die Militärjunta, die die Regierung des Landes übernommen hatte, mich auch anhören sollte. Ich bekam eine Audienz für die darauffolgende Woche und dachte mir, dass in der Zwischenzeit Erkundigungen über mein nationales und internationales Vorleben eingeholt werden würden, indem sie um Informationen bei den ihnen zur Verfügung stehenden Quellen im In- und Ausland nachsuchten. Durch meine langjährige Erfahrung im Außendienst und auch in der nationalen wie internationalen Politik konnte ich mir nicht vorstellen, dass der chilenische Militärputsch von alleine erfolgt sein könnte, ohne eine enge Mitarbeit ausländischer Organismen. Ich sprach schon von Yalta. Andererseits hat Chile längst aufgehört, jenes glückliche Land ohne Geschichte zu sein. Glückliche Länder haben keine Geschichte. Mit der Volksfront war eine internationale Formel durch nicht-chilenische Agenten angewandt worden. Die christliche Demokratie besaß eine ausländische Adresse im weltlichen Amt. Allende hatte die OLA hierher gebracht, Agenten des kubanischen Geheimdienstes. Eine seiner Töchter war mit einem Pistolenschützen und Schlüsselagenten aus Havanna verheiratet. Ihr Büro befand sich gleich neben dem Allendes im Präsidentengebäude La Moneda. Es erreichte den Präsidenten keine einzige Mitteilung, ohne dass diese vorher von seiner Tochter untersucht worden wäre. Von da aus ging die Mitteilung nach Kuba, folglich auch nach Moskau. Auch den KGB hatte Allende in Chile eingeführt. Aus Gründen der Logik musste die CIA auch erscheinen, um sich dem entgegenzustellen, das stillschweigend angenommene Gleichgewicht zu schaffen. Wenn man eine Woche wartete, um mich zu empfangen, musste die CIA auch informieren oder informiert werden. 28 Jahre früher hätte mich die Alliierten auf die schwarze Liste gesetzt. In Chile ist niemals ein reiner, unabhängiger, idealistischer Militärputsch erfolgt. Die Militärs sind viel zu sehr zurückgezogen in ihren Kasernen und ihrer sich am Rande vollziehenden Lebensart, um zu wissen, wie sie gegenüber zivilen Geschehnissen unvorhergesehen handeln müssen. Es ist nie ein Putsch geglückt von denen, die sich während meiner Generation ereignet haben. Außerdem muss ein Militärangehöriger es sich gut überlegen, bevor er sich zum Handeln entschließt, damit er nicht seine Karriere und die Zukunft seiner Familie gefährdet. Der chilenische Soldat war bis zum Putsch von 1973 immer arm und idealistisch. Seine Berufung, seine Genügsamkeit, sein Patriotismus und seine Hingabe ohne Ausgleich außerhalb der Ausübung seines aufopfernden Dienstes und eisernen Disziplin war bewundernswert. Ein pensionierter Militär ist beinahe ein Mensch am Rande des Daseins, ohne Ziel, ohne zu wissen, wie er sich in einer Gesellschaft von Wölfen bewegen soll, deren Gestaltung ihm fremd ist. Jene Militärs, die sich hier wie auch in Spanien der Gefahr eines Putsches aussetzten, um die Dinge in ihrer Heimat zum Besseren zu ändern gedachten, sind immer gescheitert. Einigen wurde die Achtung der Zivilisten zuteil, mehr noch als die Achtung ihrer Waffenkameraden, die sie wie kritiklose Professionelle angesehen haben mögen, die viel für nichts riskierten. So geschehen mit General Ariosto Herrera, der die moralische Unterstützung und Bewunderung eines edlen chilenischen Faschisten Guillermo Izquierdo Araya, Führer einer nationalen Bewegung, erhielt. Großmütig stellte er General Herrera als symbolisches Haupt vor. So geschieht es auch heute noch mit General Vio, der auch Bewunderung und Achtung genießt, und mit Tejeros und anderen in Spanien. Doch der Putsch von 1973 war etwas anderes. Einbezogen wie in ein internationales Schachbrett konnte er nicht fehlschlagen. Dank der Tüchtigkeit unserer Streit- und Ordnungskräfte ist er glänzend durchgeführt worden, sich der niederen Kosten, die er verursacht hat, rühmend, wenn man bedenkt, dass der internationale Kommunismus zum ersten Mal aus einem Lande vertrieben wurde, außer im Falle der Spanischen Revolution, die Jahre gedauert und mehr als 1 Million Tote gekostet hat, die die offene Hilfe der Russen, Italiener, Deutschen sowie der internationalen Brigaden erhielt. Dies alles beschäftigte mich, als ich eines Morgens zu der Begegnung mit den 4 Mitgliedern der Militärjunta in das Verteidigungsministerium ging, das in jenen Tagen Sitz der Regierung war. Wegen des geschichtlichen Interesses, das diese Begegnung zweifellos hervorrufen wird, möchte ich sie ausführlich schildern, auch unter dem Verdacht, in das Anekdotische zu verfallen, wie ich schon einmal sagte, und etwas von dem Stil dieses Buches abzuweichen. Sie empfingen mich in einem langen und engen Raum mit einem großen Tisch in der Mitte, der zwischen den Stühlen und der Wand wenig Platz ließ. Dort befanden sich die 4 Mitglieder der Junta und ein Oberst namens Rojas, wenn ich mich recht erinnere, der als Schreiber diente und alles, was gesagt wurde, aufschrieb, besser gesagt, was ich sagte, da die anderen schweigsam blieben. Außer diesen Notizen sind meine Worte ganz sicher auch aufgezeichnet worden. Wenn sich also Fehler in meiner hier gemachten Darstellung eingeschlichen haben sollten, so ist das einzig auf das Versagen meines Gedächtnisses zurückzuführen. Es sind seitdem 10 Jahre vergangen. Am Kopfende des Tisches hatte der Heeresgeneral Augusto Pinochet Ugarte Platz genommen. Zu seiner Rechten der Admiral José Toribio Merino, zu seiner Linken der Luftwaffengeneral Gustavo Lai, zur Linken des Letzteren der General der Carabiniers, unsere uniformierte Polizeikraft, César Mendoza. Zur Rechten des Admirals Merino nahm ich Platz. Die Stimmung dieser Begegnung wurde von dem folgenden seltsamen Tatbestand bestimmt, sehr aufschlussreich für die vorhandenen Beziehungen zwischen Militär und Zivilisten in jenen Tagen und während der langen darauf folgenden Jahre. Auf dem Tisch zwischen Admiral Merino und mir hatte man eine Pistole, ich glaube, es war eine Parabellum spanischer Fabrikation, gelegt. Sofort wurde mir klar, worum es ging. Meine Eingebung sagte mir, dass ich da nichts zu suchen hatte, ganz gleich, wie das Ergebnis der Begegnung ausfiele. Sie waren Militärs, ich ein Krieger. Von Anbeginn misstrauten sie mir, wie sie auch eine völlige Unkenntnis des Geistes der Zivilisten aufwiesen, wenigstens von einigen, wenn nicht von allen. Sie dachten lächerlicherweise, mir mit dieser Waffe auf dem Tisch Angst einjagen zu können. Es war zudem eine Respektlosigkeit und ein Vorstoß gegen den Ehrenkodex. Man wusste, dass ich unbewaffnet war, es konnte ja nicht anders sein, doch sie legten mir eine Pistole auf den Tisch, was hier so viel bedeutete wie der Ausspruch »die Pistole auf die Brust«. Demzufolge begann ich meine Ausführungen so. Das Heer Chiles meiner Heimat hat preußische Tradition. Schon Spengler hatte gesagt, der preußische Geist ist nicht ausschließlich dem Militär zuzuordnen, sondern findet sich auch bei Zivilisten. In diesem Sinne fühle ich mich preußisch, meine Herren Generale. In diesem Sinne bin ich selbst ein General. Ich stellte damit von Anfang an eine Gleichheit her, etwas, was in jenen Jahren kein Zivilist, der mit der Militärregierung zusammenarbeitete, erreicht hatte. Alle Zivilisten, Minister und andere, wurden von ihnen abbestellt, Wache zu halten, um es einmal so auszudrücken. Sie haben sie in symbolischem Sinne dazu gebracht, den militärischen Pflichtdienst zu leisten und wurden von da niemals weiter befördert als zum Unteroffizier oder Gefreiten. Wie viel Mitleid empfindet man, wenn man diese Minister für auswärtige oder innere Angelegenheiten sieht, die für immer vergessen haben zu lächeln, weil Lächeln nicht militärisch ist und steif stehen wie Rekruten, wie Pelaos, wie Geschorene, sagen wir in Chile, wenn sie mit dem höchsten Chef oder irgendeinem anderen Uniformierten sprechen. Ich fürchte, sie haben den Tick ihres Lebens bekommen, so ähnlich wie es mir erging, als ich im kommunistischen Jugoslawien Dienst tat, wo alle Gespräche abgehört wurden. Es hat viele Monate, um nicht zu sagen Jahre in Österreich gekostet, mich von der instinktiven Reaktion zu befreien, mit einem Stift oder etwas Ähnlichem auf den Tisch zu klopfen, um die Aufzeichnung meiner Worte zu verhindern. Die Türschlösser in meinem Büro und meiner privaten Wohnung habe ich mindestens alle 3 Monate ausgewechselt. Es war eine schwer abzulegende Gewohnheit.